Liebe Jungs und liebe Mädchen, hier spricht Sir Frank. Es ist Weihnachten mit Nothing is real. Ich habe euch versprochen, es etwas friedlicher zugehen zu lassen als bei der letzten Sendung und habe gewisse Easy Listening Songs rausgesucht. Ich nenne es das American Songbook. Alles Kompositionen gespielt von den Beatles, Solo Beatles und gesammelt aus zerkratzten Aufnahmen oder knisternden Schallplatten, aber auch von den modernen Kompaktdiscs. Gerade läuft A Family Way, eine Filmmusikkomposition von Paul McCartney, bereits 1967 herausgebracht, somit die allererste Solo-Veröffentlichung von einem Beatle, noch während die Beatles Beatles waren. Springen wir zurück ins Jahr 1962 und in die Stadt Hamburg. Selbst in der frühen Anfangszeit haben die Beatles schon eine schöne Schnulze gecovert von Marlene Dietrich. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Deutlich hören wir die unschuldige Stimme von Paul McCartney in den frühen Beatles-Jahren. Machen wir mit ihm weiter. Ihr hört Ain't No Sunshine When She's Gone von 1991, Unplugged gespielt und Jupp nach vorne 2012, eine Aufnahme mit Diana Krall und ihrer Band. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Is she really going to stay? Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime Sunshine when she's gone. Is she really gone to stay? Hey, ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away. Time she goes away. Anytime she goes away, ain't no sunshine waiting for me. And write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off of my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I've got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. Kennt ihr noch Stardust von dem großartigen Komponisten Hoagy Carmichael? George Harrison liebte ihn sehr und ja, wie ihr wisst, die lebten in Liverpool und da kamen die amerikanischen Schiffe mit den frühen Schallplatten als erste an, bevor sie nach London kam, schnappte sich der junge George Harrison eben solche Vinyl-Schallplatten, also Shellac war das noch. Und hier hört ihr mal einen Song, den er 1981 nachgespielt hat von Hoagy Carmichael, Hong Kong Blues. It's a story of a very unfortunate colored man. Got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gun. Now he's popping the piano just to raise the price of a ticket to the land of the free. Well, he says his home from Frisco will descend the rise, but it's a really why he said, I need someone to love me. I need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. I need someone to lend me $50 bill, man. I'll leave home behind me for happiness once again. Hope somebody believe I'll be in to see that day again. Every time I try to leave, sweet opium won't let me fly away. I need someone to love me. I need somebody carry me home to San Francisco. I bury my body there. That's the story of a very unfortunate colored man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gun. To say what I mean what I say. I set myself up, let myself down. I may be a fool to spread it around, but I just wanna let you know. Sometimes I find it so hard not to show. Then surely I've lost. You tend to get burned, tend to get bruised, but it's my life, whatever I choose. Oh, I just wanna let you know. Sometimes I find it so hard not to show. So I sigh Ja, und der letzte Song war Heart on My Sleeve von Ringo Starr gesungen und herausgebracht von Gallagher und Lyle. Bleiben wir mal bei Ringo. Denn John Lennon hatte für Ringos LP einen Song arrangiert, nämlich Only You von den Platters. Und wie es so passiert, John singt den Song selber, damit Ringo weiß, was hier Sache ist. Ja? Also Only You von John Lennon. Neunzehnhundertneunundsechzig waren die Beatles im Studio und sangen Songs für ihren Film Let It Be. Und zwischen den Beatles-Songs haben sie dann auch mal Coversongs gesungen. Und so hört ihr jetzt Don't Let the Sun Catch You Crying von den Beatles im Studio, die sich eher anhören wie Punks. Und danach hau ich hart rein und spiele euch eine Aufnahme von Paul McCartney des gleichen Songs von 1990 vor. Don't let the sun get crying. Crying in my front door. You don't daddy dirty now. And honey, he don't love you no more. Exorcist. Well, you can cry, cry, cry. Yeah, you done your daddy dirty now. And honey, he ain't gonna love you no more. Bang your head on that hot, hot pavement till the man comes and pours you in jail. Don't let the sun catch you crying. Oh, oh, oh, oh, oh. Crying on my front door. Daddy dirty, and honey ain't gonna love you no more. Yeah, you know you're doing dirty now. Yeah, you know you're doing dirty, and I just can't love you no more. To Know Him is to Love Him, ein Song von Phil Spector. John Lennon hat ihn aufgenommen in seiner wieder auferweckten Rock'n'Roll-Phase. To Know Her is to Love Her. Jetzt ratet mal, wen er meint. Why can't you see? Mit diesem langsamen Song von John Lennon verabschiedet sich Sir Frank von euch, wünscht euch eine fröhliche Weihnachtszeit und natürlich den Finger am Knopf und am Rädchen, wenn es im Januar wieder heißt. Nothing is-